Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 494. 2019 war Mist. Tja, dieser interessante Titel, das hat das Jahr 2019 durchaus verdient, zumindest was die Android-Sachen betrifft. Entsprechend werden auch heute die Themen natürlich etwas mau ausfallen, ganz klar, denn die letzte Sendung im Jahr 2019 hängt natürlich immer mit einem kleinen Rückblick zusammen, ja. Habe ich nicht immer gemacht, aber ich dachte, dieses Jahr ist es vielleicht mal interessant. Hab dennoch ein paar interessante neue Themen und diesmal gibt's keine App der Woche, sondern die App des Jahres. Jawohl. Könnt euch schon mal freuen drauf, ja. Was wird es sein? Nein, aber erst am Schluss sage ich das, doch ganz klar. Also Spannung anhalten und der Rückblick für 2019 kann beginnen. Was war das denn für ein Mist 2019? Kann man mir das mal erklären? Ne? Ich habe mal hier die Folgen angeguckt, ja, die, was sich da so alles entwickelt hat. Und natürlich war klar im Zeichen, oder das Jahr 2019 war im Zeichen des Streits mit Huawei und der USA, ganz klar. Das hat das ganze Jahr wie so ein Damoklesschwert überschattet. Und das ist wirklich schlimm. Jetzt habe ich hier mehrere Sprichworte vermischt. Das kann ich gut. Ja. Und es war wirklich schlimm, was da alles ja passiert ist. Aber es gab auch ein paar erfreuliche Nachrichten. Beispielsweise das Honor View 20 kam raus. Ja, und das war ja, ich darf hier zitieren, dramatisch gut. Genau, das war zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, der absolute Bringer, ganz klar. Und ja, irgendwo war da abzusehen, dass es eine fantastische Zukunft für Honor und Huawei gibt. Und das wurde dann zumindest mal ein bisschen eingedämmt durch diese Sanktionen, die dann später im Jahr kamen. Wenn ich mir dann angucke, was es gegeben hat, am Anfang des Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir nicht gedacht, dass ich am Ende des Jahres so Google-skeptisch bin. Ja, und zum einen hat es bereits 2018 Google verstanden, mich so richtig zu ärgern, ja, aber es war nicht in der Diskussion, dass irgendwie Google da in Ungnade fallen könnte bei mir, ja, weil, ja, man hat natürlich gemerkt, auch schon 2018, dass die politische Agenda dramatisch war bei Google, aber man konnte es durchaus weg oder beiseite schieben, denn die Technik an sich hat überzeugt. Ja. Und es gab zwar auch hier 2018 schon ein paar Bedenken, aber 2019 ist es dann eben tatsächlich diese technische Überlegenheit von Google ist dann weggebrochen. Und zwar massiv weggebrochen. Dazu zählt natürlich auch die unglaubliche, peinliche Vorstellung des Smartphones, dessen Namen nicht genannt werden darf. Und ich werde es auch nicht mehr machen. Es ist mir wirklich zu schade, das auch überhaupt noch zu erwähnen. Ja. Das war wirklich etwas, was an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten war. Ein teures Stück alte Technik. Also selbst Apple hätte sich sowas nicht getraut. Und man kann Apple sicherlich kritisieren, dass sie in dieser Tendenz hier Geräte veröffentlichen, aber das hat man eben nicht von Google erwartet. Und wie gesagt, selbst Apple hat immer wieder zumindest mal ein bisschen Innovation gezeigt und nicht einfach nur altes, neu verpackt AI-Schriftzug drauf geklatscht und das dann versucht, extrem teuer zu verkaufen. Jedes Midrange-Gerät war ja da besser. Und dann war eben auch eine Schwierigkeit, was abzusehen war. Zuerst ging es nur um den Netzausbau bei Huawei. Da hat die USA, das habe ich hier schon bei der Folge 450 geschrieben, das war im Februar, ja, dass die USA die Welt erpresst und tatsächlich den sogar verbündete Staaten die Pistole auf die Brust setzt und sagt, wer Huawei ins Netz lässt, bekommt keine Infos mehr, keine Geheimdienstinfos mehr und so weiter. Das ist dann eskaliert und zwar so richtig. Bis zu dem Verbot für amerikanische Firmen mit Huawei zusammenzuarbeiten, was eben zu dieser momentanen Situation geführt hat. Mal gab es Besserungen, mal wieder Verschlimmerungen in den Beziehungen. Und somit haben wir eine ziemlich unbefriedigende Situation natürlich. Aber da gibt es auch ein paar neue Themen diese Woche. Komme ich später noch dazu. Ja, da war dann das große Problem von Google aufgetaucht. Trotz allem mit dieser Vorstellung von diesem Smartphone, was mich sehr, sehr geärgert hat, trotz allem konnte man noch so die Grunddienste, ja, die funktionieren ja weiterhin. Google Drive, Google Fotos beispielsweise, ja, okay, Google Inbox ist abgeschaltet worden, ja, genauso wie Google Plus ist letztes Jahr abgeschaltet worden. Das hat natürlich auch schon für Verärgerung gesorgt, vor allem die User bei Google Inbox, und es sind noch mehr Dienste abgeschaltet worden, aber das kann man schon fast unter nicht ganz so wichtig abtun. Ja, und trotzdem hatte man hier eben das Gefühl, okay, Google, trotz allem, trotz dieser politischen Entwicklungen, ist Google möglicherweise die Rettung, weil Google als internationales Unternehmen eben auch über den Dingen steht. Denkste. Dieser Vorgang hat gezeigt, dass man eben keine Firma, die den Hauptsitz in den USA hat, noch weiterhin das Vertrauen schenken kann. Denn je nachdem, wie das Regime in den USA, Entschuldigung, ja, die Regierung in den USA hier die Probleme sieht, wird das ein oder andere eingeschränkt, die ein oder andere Handelsbeziehung, und so kann man überhaupt gar nicht mehr sicher sein, wer ist als nächstes dran. Jetzt hat es Huawei getroffen, wer ist als nächstes dran? Xiaomi, vielleicht Oppo, ja, oder vielleicht, was weiß ich, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Querelen mit Südkorea, ist ja alles zuzutrauen, ja, Samsung auf einmal wird boykottiert. Es ist nicht mehr von der Hand. Ich meine, wer hätte dann vorher schon gedacht, dass die USA den größten Ausstatter von Netztechnik und auch einer der größten Smartphone-Verkäufer einfach so versucht zu zerstören, versucht vom Markt wegzuhalten und solche massive Probleme aufzubauen. Das hätte man sich nicht gedacht. Und dann fragt man sich eben, tja, wie weit kann das gehen? Und dann jetzt ist eben dieses Vertrauen weg, denn Google durfte und darf bis jetzt, es ist immer noch nicht entschieden, zum Beispiel kein Android mehr an Huawei liefern für neue Geräte. Und damit haben wir hier eine Situation, wo man sagen kann, tut mir leid, einmal natürlich hat Google in letzter Zeit so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Trotzdem schwamm drüber, ne? Ich als Android- und Google-Fan, ne, der ich nun einmal war, sieht darüber hinweg. Ja. Aber dann eben diese Offenbarung, dass eben Google überhaupt nichts machen kann. Google hat überhaupt keine Macht, wie es immer so schön dargestellt wird. Google, Google, Google, ja, die sind so mächtig, die können machen, was sie wollen. Ja, von wegen, die können gar nichts machen. Die können noch nicht mal eine cholerische Anordnung von Trump ignorieren. Nein, geht nicht. So ist das nun mal. Firmen in den USA müssen sich daran halten und deswegen ist bei mir der Weg von Google weg. 2019 hat der begonnen, ja, und ist eigentlich auch nicht mehr rückgängig zu machen. Denn ich wüsste nicht, wer hier diese Bedenken noch aus dem Weg räumen würde. Ja. Denn selbst die Demokraten in den USA sagen, zerstört Huawei, macht sie fertig, ja, China ist böse und was soll man da machen? Also nicht, dass jetzt es besser wäre, wenn Trump jetzt zum Beispiel die Wahl, 2020 ist es ja, glaube ich, jetzt, ja, genau, 2020 ist ja die Wahl. Und wenn, selbst wenn Trump, und danach sieht es aber auch nicht aus, abgewählt würde, dann hätten wir die gleiche Situation, vielleicht sogar noch schlimmer. Die wollen ja da ganz hart durchgreifen, so auch gegen Russland, vor allem auch gegen Russland, ganz hart, ne, so, ne. Und ja, was soll man dann sagen? Also ich gehe da lieber auf die Seite Huawei China, ja, und nehme lieber die Hightech als die Lowtech. Und da bahnt sich auch einiges an. Aber ihr seht, das Jahr war davon schon überschattet. Eigentlich sollte das ja nur als Fußnote gelten, aber so sieht man das, wie krass die Auswirkungen da sein können. Ja. Und dann kam eben auch die große Lähmung bei Android. Nichts mehr Neues. Ja. Das war, wenn das Ganze jetzt mit der USA da nicht gewesen wäre und mit Huawei, dann wäre das alles zwar von einem anderen Standpunkt aus zu sehen, aber dennoch würde ich mich fragen, was ist los bei Google? Geht da noch was? Was ist los? Die Änderungen bei Android 10, da war wieder sowas, dass man das erste Mal bei Google Angst haben musste vor einem Update. Also jedenfalls ging es mir so. Vielleicht andere Leute hatten vielleicht schon früher Angst vor den Updates, aber ich bin ja immer jemand gewesen als Google-Fan, der nach diesen Updates geschmachtet hat. Ja? Ich konnte es kaum erwarten, diese Updates zu bekommen. Und das hat sich dann mit Android 9 geändert. Ja? Schon bei Android 8 habe ich gedacht, okay, es geht gerade noch so. Bei Android 9 dachte ich, oh weh, was hat Google gemacht? Und Android 10 war dann eben das Update noch schlimmer. Man macht sich gerade selbst kaputt. Man nimmt eben nicht, dass das Modell, das Geschäftsmodell, beziehungsweise das Update-Modell und die Funktionsweise irgendwie unbekannt wäre. Ja, also Apple macht sowas schon seit Jahren und da geht es. Und es wird auch bei Google wahrscheinlich gehen. Nur das Problem ist, dass man User über viele Jahre hinweg angesprochen hat, die eben so etwas nicht gewohnt sind. Die eben echte technische Innovation mit funktionierenden Updates, mit entsprechenden Schwerpunkten, nämlich eben Weiterentwicklung, ja, und nicht Modellpflege. Ja. Und jetzt mal die wollten das haben und diese User, die verprellt man nun. Ja. Ich weiß nicht, ob, wie gesagt, geschäftsmäßig weiß ich nicht, ob das Google großen Abbruch tun wird, ja, weil ich weiß nicht, wie groß die Zahl der User ist, die eben da überhaupt Wert drauf legt, mit diesen technischen Entwicklungen, ja, so wie ich eben. Da bin ich noch nicht so sicher, denn viele Leute wollten seit eh und je nur wenig Updates haben und am besten soll alles so bleiben, wie es ist. Also das heißt, Modellpflege ist für die Leute wahrscheinlich besser als tatsächliche Neuerungen. Ja, was wie sieht das dann aber aus mit für diese User? Wo bleiben die jetzt hängen? Und auch da sind wir wieder bei genau dem Problem. Auch da ist eine Rettung aus dem chinesischen Bereich zu sehen. Dort haben die Firmen nämlich sich mehr oder minder jetzt schon von der Entwicklung her recht gut eigenständig gemacht und bringen dauernd neue Hardware-Verbesserungen, die eben die Software, die langsame Softwareänderungen ein bisschen vergessen lassen. Außerdem gibt es natürlich da auch noch Anpassungen in den verschiedenen Versionen, EMUI beispielsweise, ja, oder wie heißen die nochmal, OxygenOS und so weiter und so weiter. Die haben da auch eigene Funktionen hinzugefügt. Und insgesamt lässt einen das dann die stagnierende Android-Entwicklung momentan vergessen. Ja. Eine Lösung ist das allerdings mittelfristig nicht, denn auf die Software kommt es nun mal an. Die Hardware kann nur begrenzt wirkliche Neuerungen mit sich bringen. Die Software wird ja auch immer wichtiger bei den Geräten und da muss eben auch noch was passieren. Und jetzt haben wir diese Sache, großes Fragezeichen, wie entwickelt sich Android weiter? Das alles ist 2019 so massiv in den Vordergrund gedrängt worden, dass es eigentlich hier im Uncast das ganze Jahr über ein festes Thema war. Ja, was ist hier los? Und unglaublich diese Wandlung, wenn mir, wie gesagt, wenn man mir am 1. Januar 2019 gesagt hätte, am Jahresende, ja, sagst du, Google ist Kacke. Dann hätte ich gesagt, spinnst du? Ja, du weißt ja nicht, wovon du redest. Und wisst ihr was? Ich bin schon fast so weit, das zu sagen, ja, weil ich weiß einfach nicht mehr, wie Google in Zukunft noch das System attraktiv machen soll. Zumindest attraktiv für jemanden wie ich. Ja. Also das wird eine schwierige Geschichte. Aber es gab ja auch ein paar gute Entwicklungen. Oder? Also ich meine jetzt mal so von anderen Firmen. Ja, es gab jede Menge neue Hardware, gute Sachen, ja, aber fast alles aus dem chinesischen Bereich, ist ja okay, ja, aber da hat eben zum Beispiel Honor vorgelegt, wie gesagt, am Anfang des Jahres gleich mit dem Honor View 20, welches ich dann auch tatsächlich gekauft habe und bis heute nicht bereue, das soll was heißen nach fast einem Jahr, ne? Nicht bereue, unglaublich, Huawei hat neue Geräte rausgebracht und mit jedem Gerät waren sie Numero Uno. Ja? Zum Beispiel bei Firmen wie DxOMark, was die Kamera betrifft, da hat sich viel getan im Android-Bereich 2019. Unglaublich, die Krone ist endgültig weg von iOS und ist an das Huawei Mate 30 jetzt gegangen. Ja? Vorher war es das Mate 20. Und so weiter und so weiter. Also diese Entwicklung bei den Kameras, die leider eben von Google komplett verschlafen wurde, die zeigt dann eben tatsächlich, dass sich da noch was tut in dem Markt. Und ich muss euch ganz, ganz ehrlich sagen, China hat Android 2019 bei mir gerettet. Wenn diese Firmen wie Xiaomi, Honor, Huawei, ja, und Oppo und auch OnePlus, wenn die nicht gewesen wären, wüsste ich nicht, ob ich jetzt noch hier ein Android-Gerät als Hauptgerät hätte. Ganz ehrlich. Weil nur aus diesem Bereich kamen interessante Sachen. Woanders war alles niente. Die Samsung Galaxy Reihe, das S8 Plus war dann wieder ein kleiner Lichtblick mal von was anderem, außer bei den chinesischen Marken, ja. Aber ehrlich gesagt, so richtig eingeschlagen als Technik-Highlight bei mir hat es nicht, ja. Verkaufsmäßig natürlich gut, das was anderes ist auch gar nicht zu erwarten von Samsung, ganz klar, aber es ist auch hier eine Art Produktpflege. Positiv ist allerdings da hervorzuheben, dass Samsung offenbar jetzt endlich kapiert hat, dass man die technischen Daten doch etwas nach oben schrauben muss bei neuen Modellen. Und so haben sie eben auch Top-Modelle mit Top-Leistung, ja, mehr Hauptspeicher, mehr Storage, ja, vernünftige Werte und nicht Werte, die vor 2 Jahren mal aktuell waren. Aber insgesamt wird das natürlich geschmälert durch den Preis. Wenn ich das absolute Top-Modell von Samsung beim Erscheinen gesehen habe, da waren es fast 1300 Euro. Da gab es dieselbe Leistung, ja sogar noch etwas mehr, für deutlich weniger Geld, eben von anderen Marken. Und da kann man dann eben sehen, wie die Freude über so ein High-End-Gerät dann doch getrübt wird. Manchmal habe ich das Gefühl, die wollen gar nicht, dass diese High-End-Geräte gekauft werden. Ich kann es mir nicht anders erklären, denn die Preise können die mir nicht erzählen, dass das nicht auch anders geht, wenn andere Firmen auf den Markt kommen mit Geräten um die 600 Euro, die das können, was die Geräte für 1200 Euro können. Das geht, das ist nicht mehr nachzuvollziehen und das glaube ich den Firmen dann auch nicht, dass sie das nicht machen können. Die wollen das nicht machen. So sieht es aus. Und da wird es dann wieder kritisch. Tja, und die Edelmetalle in Japan sind gesammelt worden für die Medaillen, die 2020, also jetzt nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, je nachdem ihr diesen Netcast jetzt hört, diese Folge Ancast, diese Medaillen sind aus den Altmetallen von Elektroschrott gemacht worden, die man abgeben konnte, hauptsächlich aus alten Smartphones, ja, und Gold-, Silber-, Bronze-Medaillen waren dort herzustellen und man hat diese Sammlung dann auch jetzt abgeschlossen. Eine fantastische Geschichte, meine ich. Es war zwar nicht das erste Mal, wo aus Elektronikschrott etwas gemacht wurde, nur hier waren es halt eben schwerpunktmäßig Smartphones und Wearables und so weiter, ja, um hier ein Zeichen zu setzen, dass man eben auch was aus diesen Elektroprodukten machen kann. Gleichzeitig ist es aber auch interessant, dass das eine relativ große Verschwendung ist, so diese Vergabe von Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Ja, zumindest mal Gold und Silber, werden halt doch sehr viel und stark eingesetzt in der Elektronik und jetzt verschwinden da ziemliche Mengen. Ja, also das waren schon etliche Millionen von Smartphones, ja, die da quasi recycelt werden mussten, um dann eben die Medaillen, die da vergeben werden, herzustellen. Und da sieht man mal, wie viele Rohstoffe verschwendet werden für die Auszeichnung von Athleten. Ja, da könnten Millionen, aber Millionen von Smartphones damit hergestellt werden. Wow. Nanu. Naja, aber immerhin, es soll ja auch was wert sein. Ne? Nur irgendwann müssen wir die Medaillen von den Olymponiten ja wieder einschmelzen, ja, damit wir wieder neue Smartphones herstellen können oder so. Ja. Naja. Tja, so sieht das also aus. Jetzt habe ich hier aus Versehen hier mein Screen zugemacht. So, jetzt gucke ich mal in den August. August, jetzt kommen wir schon langsam Richtung dem Ende. Da gab Google im August bekannt, dass der YouTube-Messaging-Bereich eingestellt wird. Haben wir da nicht wieder so einen richtigen Riecher gehabt? Ne? Ich habe das ehrlich nicht gewusst, aber ich habe mir schon wieder gedacht. Ne? Die Community war ja mal komplett bei YouTube. Ja? Das hat sich ja dann geändert und die Community ist zu Line gezogen. Ja? Das war dann auch eine gute Idee, denn wie gesagt, die Community-Funktionen bei YouTube wurden dann immer weiter heruntergefahren. Ja? Und es ist auch abzusehen, dass wohl bald nur noch Premium-Kanäle überhaupt noch groß solche Community-Funktionen haben werden. Und ja, das ist dann natürlich auch sehr, sehr schade, aber so ist es. Auch da wurden 2019 wurde da immer weiter auf die kleinen Kanäle eben eingeprügelt und das hat auch dazu geführt, dass dann eben nichts mehr auf YouTube gemacht wurde von meiner Seite aus und dass eben der YouTube-Kanal quasi eingestellt wurde 2019. Huh, tja, und damit aber noch nicht alles. Es gab noch wesentlich mehr, was hier in dem Bereich Uncast oder Netcast an sich passiert ist. Ja, genau. Nicht nur, dass eben die Community nach Line zu Line gezogen ist. Es gab jetzt am Schluss ja auch noch eine Änderung, so gegen Jahresende, jetzt komme ich wieder durcheinander, ja, gegen Jahresende, dass auch hier die Links massiv eingeschränkt werden. Das hat zum einen damit zu tun, dass der Zeitaufwand immer größer wird und zweitens auch damit, dass das Verlinken immer unsicherer wird. Also so einfach ist es nicht mehr, ja, man muss schon recht mutig sein, um noch Quellen zu verlinken, denn tja, man weiß nie, was auf dieser Seite als nächstes erscheint und dann hat man eben auch mal Pech gehabt. Ja? Und deswegen habe ich schon früh 2019 damit angefangen, immer weniger zu verlinken, nur noch dort, wo es sein muss. Aber das wird jetzt halt noch weiter eingeschränkt, so dass eben wirklich nur noch das Allernotwendigste verlinkt wird und der Rest einfach so, auch ohne groß Shownotes, eben hier in den Netcasts behandelt wird. Für die Änderungen, die es 2020 gibt, da lasse ich mir noch Zeit für die erste Sendung 2020, aber es gibt da schon ein paar Änderungen, nichts Dramatisches, sag's gleich, also braucht ihr keine Angst zu haben, ihr könnt das neue Jahr einfach so ganz locker beginnen, nein, riesige Änderungen gibt's nicht, nur kleine Sachen, die eben da das etwas, erstmal etwas einfacher machen und zweitens vielleicht auch etwas, ja, sagen wir mal, das Ganze optimieren, dass nicht so viel Kram rüberkommt. Und ich muss mir auch endlich, und da sind wir bei den Vorsätzen, ja, für 2020 mal jetzt auch hinter die Ohren schreiben, dass ich die Zeiten einhalten soll. Eine halbe Stunde für die Rios Wochensicht und eine Stunde für den Uncast. Ich bin regelmäßig wieder drüber. Ja, das wird hoffentlich heute beim Uncast zumindest nicht der Fall sein. Bei der Rios Wochensicht war ich schon wieder gut 20 Minuten drüber. Ne? Unglaublich. Also ihr seht, da will ich auch diese Zeiten einhalten. Und ja, muss sein. Ja, und dann gab es natürlich noch hier im November der Google Stadia Start. Auch das etwas, wo man zuerst gedacht hat, okay, das ist vielleicht noch was Interessantes. Leider ist der Start nicht so fulminant ausgefallen, wie die Leute das gehofft haben. Und man muss sagen, im Moment dümpelt es so vor sich hin, ja, das heißt, es bleibt hier durchaus noch ein bisschen Spiel für Verbesserungen nach oben, ich denke, das muss man sagen. Was gab es noch? Achso, ja, ein paar Horrormeldungen gab es ja auch. Die haben sich zum Glück nicht bewahrheitet. LG sollte kurz vorm Ausstehen, was die Mobilsparte betrifft. Und auf Sony hieß es noch im November, schmeißt Sony das Smartphone-Geschäft bald hin. Aber sie probieren es nochmal in 2020, sollen es neue Smartphones geben. Und hoffentlich hat Sony dabei auch was gelernt. Ja, technische Daten, Power, Power, Power und fertig. Ja. Und nicht hier auf Sparflamme kochen, 6 GB Gerät kauft niemand mehr, außer, ja, ich weiß nicht, wer sich das sowas noch holt 2020, und deswegen ist auch hier erforderlich, dass die Daten ausbauen. Die brauchen das Topmodell, muss 12 GB haben, das ist ja klar, und die normalen Standardmodelle 8 GB, das ist einfach heute Standard, ja, und soll auch Standard sein, damit's hier keine Probleme gibt bei den immer speicherhungrigen, hungrig werdenden Apps. Ja. Viele haben es gemerkt, bei Call of Duty Mobile, einer der interessantesten Apps und das interessanteste Spiel, das dieses Jahr veröffentlicht wurde, da haben es viele gemerkt, dass sie hätten doch vielleicht ein bisschen mehr RAM investieren sollen, ein bisschen ein stärkeres Smartphone holen sollen. Denn da haben viele Leute offenbar massiv Probleme. Ich rotze die da weg, ja, bei Call of Duty Mobile ohne Ende. Ich schätze, das hat auch damit zu tun, dass die Leute da Smartphones haben, die einfach nicht genug Power haben und entsprechend dann laggen. Und das ist, ja, schlecht für ein High-End-Game. So sieht es nun mal eben aus. Ne? Vorsprung durch Technik war nie wichtiger als im E-Sports-Bereich beispielsweise und auch in ganz normalen Games heißt es, je besser das Gerät ist, desto flüssiger und angenehmer läuft eben auch so ein Spiel, was man sonst eben in Anwendungen nur eben als größere Wartezeit vielleicht merkt. Merkt man dann eben im Spiel dahingehend, dass man ablust. So sieht's aus. Da ist es dann besonders bitter. Ja, und dann war auch schon langsam das Jahr zu Ende. Ja, und TikTok hat noch für Furore gesorgt. Ehrlich gesagt, hätte es diesen Aufschrei gegen TikTok nicht gegeben, hätte ich da nie was damit gemacht. Jetzt habe ich mir das mal angeguckt und finde es einfach nur geil. Ja, allerdings muss man da am Anfang schon ziemlich viel Themen, also mit Not Interested kennzeichnen und auch viel blockieren, viele Leute blockieren. Ich weiß nicht, was ich da alles vorgeschlagen bekomme. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent von den TikTok-Videos aus Dönerbuden kommen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das weltweit so ist, aber am Anfang waren so zu 80% waren Videos aus Dönerbuden oder ähnlichem, ja. Dann habe ich gedacht, was geht denn hier ab? Und dann habe ich die alle blockiert. Und jetzt so langsam kommen dann mal ein paar interessante Themen auf dem Schirm. Ja, ich weiß nicht. Also am besten, ich habe es schon mal gesagt, ne, bei der Installation sofort Englisch und die Region USA auswählen, sonst bekommt ihr nur den Mumpitz hier mit den Dönerbuden. Anscheinend sind die TikTok-User in Deutschland hauptsächlich Dönerbudenbesitzer oder was weiß ich, oder Angestellte, ich habe keine Ahnung. Das ist jedenfalls ziemlich skurril. Oder der Auswahl Algorithmus bei TikTok hat irgendwie dort gespeichert, dass ich besonders an Dönerbuden interessiert wäre, was definitiv nicht stimmt als Veganer, okay? Ja, dann das letzte Update für das Pixel 1 Gerät war ebenfalls jetzt im Dezember und damit ist das Thema Pixel 1 auf jeden Fall, was die Updates angeht, ja, abgeschlossen. Und damit geht auch eine Ära zu Ende. Das Pixel 1 war eigentlich das einzige der Pixel-Reihe, das ich einigermaßen ansprechend fand. Die anderen die da kamen, war einfach nur Produktpflege, wie ich schon gesagt habe, und das ist einfach nicht mehr okay. Die technischen Daten minimal verbessert bei jedem Gerät, bei jeder Versionsnummer, und das ist einfach nicht gut genug. So sieht's aus. So, jetzt komme ich nochmal zu den Themen, die ich diese Woche noch interessant fand. Das wollen wir ja auch nicht so vergessen. Genau, da haben wir sie. Huawei hat jetzt tatsächlich die ihre eigenen Dienste, HMS statt GMS, ja, veröffentlicht, und damit wird Huawei die Google-Dienste ersetzen. Ja, in China ist das ein großes Ding, da ist es sowieso schon so, ja, ohne Google-Dienste. Jetzt wird ein ganzes Ökosystem geschaffen, ein ganzes Ökosystem, um eben hier die APIs beispielsweise und Dienste, die Google im Hintergrund hat für Android, zu ersetzen und damit dann eben auch Sachen anbieten, die nichts mehr mit Google zu tun haben. Da ist zum Beispiel auch eben der eigene App Store mit natürlich drin, aber das sind eben auch so direkt Dienste, um zum Beispiel Spiele zu vernetzen, ja, Sicherheitsfunktionen, Einkauffunktionen, Identität, Scan, ja, und so weiter, Nearby-Funktion, ja, und. Das alles muss ja auch dann mit eigenen Diensten abgegolten werden, und das hat jetzt ist jetzt gestartet in China bereits und soll eben dann auch mit der Zeit in andere Regionen geliefert werden. Die Huawei ID ist da natürlich dann der Grundpfeiler, das ist sowas wie der Google Account, Huawei ID, da drin dann die App Gallery, die Themes, Cloud, Video, Highcare, Wallet, Phone Clone und so weiter, und das alles eben nicht mehr basierend auf irgendwelche Schnittstellen, die von Google bereitgestellt werden, sondern nur noch von Schnittstellen, die von Huawei bereitgestellt werden. Also deswegen das HMS, ja, das Huawei-System statt eben GMS, das Google-System. So ist also die Abspaltung von Google im Prinzip beschlossene Sache, und das geht auch nicht mehr weg. Wenn es mal eine Entspannung geben sollte, wird natürlich, klar, hier Huawei auch reagieren und dann möglicherweise in Europa und in den USA dann die Geräte vielleicht mit beiden Diensten ausliefern oder eben wählbar, was man haben möchte, und dann eben in anderen Regionen nur das HMS. Aber falls sich die Situation eben nicht entspannt, wird das eben das neue System sein. Und Huawei stellt diese Schnittstellen eben nicht nur für seine eigenen Geräte zur Verfügung, sondern wird diese Schnittstellen auch Firmen wie OnePlus und Xiaomi zur Verfügung stellen, sodass quasi ein chinesisches System als Gegenstück zu Google auf den Markt kommen kann. Und das ist eine gute Entwicklung, meiner Meinung nach. Hier habe ich auch was verlinkt. So soll das Huawei P40 aussehen. Hier das Kameramodul war sehr umfangreich. Es wird ja gesagt, dass das Huawei P40 Pro ein 10-fach Zoom hat. Da bin ich mal gespannt, aber ja, mehr weiß man noch nichts. Naja, mal sehen. Sony kann übrigens nicht mehr die Nachfrage decken an Kamerasensoren. Was ihr vielleicht gar nicht wisst, ist, dass die meisten Sensoren, die in den Geräten verbaut werden, von Sony kommen. Ja? Also zum Beispiel auch hier im Honor ist ein Sony IMX-Chip drin, ja? 48-Megapixel-Chip. Also während die Smartphones von Sony doch ständig lahmen, was die Verkaufszahlen betrifft, ist das mit den Sensoren hier genau das Gegenteil. Da kommt Sony gar nicht mehr nach, so hoch ist die Nachfrage, weil eben so viele Firmen, darunter auch Top-Marken, eben Sony-Chips benutzen für die Kamera. Man kann ja schon fast von einem Monopol sprechen. Gibt es eigentlich noch nennenswerte Kameramodule bzw. Kamerasensoren außer von Samsung und von Sony? Ich glaube nicht. Ja, also das ist schon... schon fast bedenklich, ja, bei der Menge. Aber okay, es geht ja dann nur um das, um den Chip selbst, aber nicht um eben nicht um das komplette Kameramodul. Die sind ja meistens integriert oder sind immer integriert in den entsprechenden Prozessor-Blöcken, die es da gibt, Chipsätzen, ja, wie eben zum Beispiel Snapdragon, MediaTek, Kirin und so weiter. Okay, Smartphones, die 2019 nicht rauskamen, das ist eine interessante Geschichte. Da habe ich mich auch schon gefragt, Mensch, man hat dann wirklich nichts mehr davon gehört von diesen Geräten und die waren angekündigt, die hätten sollen rauskommen. Einige davon fand ich gar nicht so uninteressant. Beispielsweise das Asus Zenfone Max Pro. Ja, das sollte rauskommen und sollte wirklich phänomenale Leistungsdaten bringen. Ja, natürlich zum guten Preis, aber das kam nie raus. Nie. Genauso wie wir auch nie das Xiaomi Mi Max gesehen haben. Auch das ist etwas, was ich extrem schade finde. Das wäre eine schöne Konkurrenz gewesen, ja, zu den Geräten damals, zu diesem Zeitpunkt, was von der Größe her interessant war. Ja, vielleicht war es noch ein bisschen zu früh für diese Größe. Ja, die Leute waren da wohl noch skeptisch. Und dann hat man wohl beschlossen, das überhaupt gar nicht groß auf den Markt zu bringen. Ja, und das war's dann. Also das war wirklich das Xiaomi Mi Max oder Mi Max war wirklich ein ziemlicher Verlust meiner Meinung nach zu dem damaligen Zeitpunkt. Tja, Samsung Galaxy J und das Samsung Galaxy On, okay, ehrlich gesagt, da kann man ja nicht unbedingt nachweinen dem Ganzen, ja, weil das waren alles so Mini- oder Mid-Range-Geräte ja, oder Entry-Level. Da muss man nicht unbedingt hier traurig sein, dass die nicht rausgekommen sind. Samsung hat genug Smartphones auf den Markt geschmissen 2019, von daher kein Problem. BlackBerry hätte ja auch ein neues Gerät herausbringen sollen, aber das 5G BlackBerry Smartphone ist nicht gekommen und das ist natürlich auch für die Fans von BlackBerry und der Idee dahinter auch wieder eine herbe Enttäuschung. Lenovo S kam ebenfalls nicht raus, sowie das Sony Xperia Compact. Auch da muss ich sagen, ist es wohl nicht ganz so schlimm, dass das nicht rauskam, denn auch dieses Flaggschiff-Modell damals mit dem Xperia 5, das war wohl nicht gut ausgestattet und das Xperia Compact wäre dann, so wie der Name vermuten lässt, eben noch schlechter ausgestattet gewesen. Von daher war das vielleicht gerade gut, dass die das nicht gemacht haben, sonst hätten sie sich noch vielleicht so blamiert wie Google. Motorola Moto Z Flaggschiff Gerät, auch das wurde nicht gebaut. Ja, Motorola fliegt schon unter dem Radar fast, muss ich sagen. Teilweise schade, auf der anderen Seite aber auch verständlich. Auch hier funktioniert eben die Produktpflege nicht richtig. Die müssen wieder ein Hammergerät bringen zu einem Hammerpreis. Ansonsten geht das eben nicht. Aber auch Oppo hat seine Geräte, die sie eben nicht veröffentlicht haben. Beispielsweise das Oppo Find wurde nie gezeigt. Da hat man, oder nie auf den Markt gebracht, da hat man eigentlich auch gedacht, hoppla, das müsste eigentlich noch besser gehen. HTC U, auch Flagship Phone, das ist auch gestrichen worden. Komischerweise hat man das überhaupt erstmal angekündigt. Wieso? Ja, wieso? Die sind schnell vom Markt wieder verschwunden, weil einfach die Kapazitäten hier gefehlt haben. HTC ist eigentlich, wie sagt man, so ein Zombie-Hersteller momentan, ja. Die haben keine Leute mehr, um überhaupt noch was Vernünftiges zu produzieren. Ich weiß gar nicht, wie die überhaupt noch schaffen, ein Smartphone zu bauen, also ein neues Smartphone zu bauen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist so eine Firma, die müssen wir 2020 mal im Auge behalten. Ja, mein Totgesagte leben länger und HTC ist schon oft totgesagt worden, aber 2020 wird ein hartes Jahr für HTC, das steht fest. Tja, und das Poco, also von Pocophone hat man nichts mehr gehört. Es war, gab kein Pocophone F2, obwohl das Pocophone F1 ja ein großer Erfolg war. Ja. Aber das Pocophone F2 war dann weg. Ja. Pocophone ist ja von Xiaomi und ja, das hat mich eigentlich auch gewundert. Aber Xiaomi hat da vielleicht auch noch andere Schwerpunkte 2019 gehabt. Android 11 bekommt ein Support für Videorecording mit mehr als 4 GB Speicher oder mehr als 4 GB Dateigröße. Habt ihr das übrigens gewusst? Bisher konnte man unter Android keine Videos erstellen in einer Datei, die größer als 4 GB waren. Sehr schade, vor allem im Zeitalter von 4K und 2020 sogar 8K Recording. Da ist man also bei den 4 GB relativ schnell und dann wird eben dieses Video gesplittet und man hat mehrere Videodateien dann auf einmal auf dem Gerät vorliegen. Interessant und unverständlich, warum dieses Überbleibsel als von FAT oder FAT 32 Dateisystem hier überhaupt noch genutzt wird, weil die aktuellen Android-Geräte haben alle eben nicht mehr dieses FAT 32-File-System, sondern ein eigenes auf Linux basierendes System. Da ist die Dateigröße ja kann wesentlich größer sein als 4 GB. Keine Ahnung, warum das immer noch da drin war. Interessant und auch verlinkt ist ein Bild oder mehrere Bilder. Der Artikel sagt hier etwas von Renderings, aber das sieht nicht wie Renderings aus, sondern wie echte Fotos. Das Vivo Apex 2020, wenn das sich bewahrheitet, dass das die Originalfotos sind, dann wäre das eine super Geschichte. Richtig aufregendes Design mal wieder, komplett bezelfrei und mit einem abgeschrägten Display an den Seiten. Sieht sehr gut aus. Wieder mal ein frisches Design, wäre nicht schlecht. Und mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Xiaomi baut aus. 2020 könnte das Jahr von Xiaomi werden, ja, denn die haben jetzt zum Beispiel über 100 Mi Stores zur gleichen Zeit in China eröffnet. Wahnsinn, da ist doch was am Brodeln. Irre. Ja. Und damit hat Xiaomi auch den Guinness World Record für das Öffnen, gleichzeitigen Öffnen von Stores. Ja. Und zwar nicht wegen den 100 in China, sondern weil man letztes Jahr 500 Mi Stores gleichzeitig in Indien eröffnet hat. Jetzt nochmal 100 gleichzeitig in China. Also Xiaomi ist definitiv auf dem aufsteigenden Ast. Samsung patentiert ein Gerät, bei dem man das Display während der Benutzung vergrößern kann, also so ausziehen kann. Auch das ist wieder eine interessante Geschichte. Mal sehen, wie ob das jemals ob da jemals was draus wird, ein reales Gerät und wie dann die Probleme auch wieder aussehen. Auf jeden Fall finde ich das Konzept mal interessanter als dieses aufklappbare Display Phone, also diese Folding Phones, ja, also zusammenklappbares Gerät ist ja ganz gut, ja, nach innen zusammenklappbar, okay, aber diese Folding Phones halte ich für eine Fehlkonstruktion, ja, und deswegen gibt es da auch massiv Probleme. Das betrifft übrigens nicht nur Samsung, sondern eben auch die Mate X-Reihe. Auch die ist momentan hart in der Kritik, weil auch die einfach unter den Problemen leiden, dass man die nicht richtig nutzen kann wie ein normales Phone und dass die Dinger kaputt gehen. Also schlecht. Und hier so dieses ausziehbare Gerät, da könnte das Display deutlich geschützter sein und entsprechend dann auch über längere Zeit halten. Mal gucken. Ich habe hier auch noch einen Artikel verlinkt von dem Dugi oder Doge S68 Pro. Das ist das erste Wireless Reverse Charging Phone von Dugi, ja, mit dem man auch eben andere Geräte aufladen kann. Gemacht hat es zuerst ja Huawei bei der Mate-Reihe, aber Dugi geht ja hier noch weiter und verspricht 5 Watt Reverse Wireless Charging mit für zum Beispiel auch Rasierapparate, elektrische Zahnbürsten, Smartwatches und so weiter. Ja, sehr interessant. Mal gucken, ob wir das jemals in Europa zu Gesicht bekommen. Ich mag es noch zu bezweifeln, weil die Marke bei uns eigentlich nicht präsent ist. Custom Launcher kann man jetzt freischalten mit einem den Desktop-Modus in Android 10, der versteckt ist, ja, den kann man jetzt freischalten mit einem Custom Launcher genannt Flow. Ja, mit Flow kann man eben jetzt auch den Desktop-Modus benutzen. Der wird wohl offiziell erst bei Android 11 vorgestellt werden, aber der ist in einer ja, Preview-Version sozusagen vorhanden bereits in Android 10 und den kann man dann hier mit nutzen, was ich eigentlich ganz interessant finde. Aber man sieht auch hier, wie stark Google da hinten dran hängt. Firmen wie Huawei haben eben so einen Desktop-Modus, genannt PC-Modus, schon seit einigen Jahren in ihren Geräten eingebaut. Auch Samsung hat den DeX-Mode und von daher muss man schon sagen, man kann da wieder deutlich sehen, dass es eben nicht mehr so ist wie früher. Schade. Samsung wird auf der CES 2020 etwas Neues enthüllen, wo alle jetzt rätseln, was genau das sein könnte. Denn es geht um einen, so sagt es Samsung, Artificial Human, also ein künstlicher Mensch. Interessant. Ja, natürlich darf man das nicht zu wörtlich nehmen. Es wird hier aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Assistant gehen und einen neuen Assistant, der eben vielleicht die Schmach von Bixby wieder gut machen will, ja, aber Neon, das wurde ausdrücklich gesagt, hat nichts mit Bixby zu tun oder irgendetwas, was man schon einmal gesehen hat vorher, ja, soll also was ganz, ganz Neues sein. Die Werbung, die man dort sehen kann, ist sehr kryptisch gehalten, ja, zum Beispiel sieht man dort also Gesichter von verschiedenen Menschen und in verschiedenen Sprachen wird dann gefragt, have you ever met an artificial? Ja, hast du jemals einen künstlichen getroffen? Ja, interessant. Mal sehen, was Samsung da vorhat. Die Aktion ist hier größer angelegt offenbar. Das heißt, man darf gespannt sein. CES 2020 wird also für Samsung neue Produkte auf den Markt bringen. Ja, Samsung hat auch ein Showcase Selfie Type gezeigt. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Auch das wird auf der CES 2020 hier gezeigt werden. Die Front-Facing-Kamera des Smartphones kann man nutzen, um einfach so auf dem Tisch zu tippen. Ja, das Problem ist natürlich, man muss quasi blind tippen. Ja, man sieht die Tastatur nur auf dem Screen und kann dann eben auf dem Tisch tippen. Ja, wenn das funktioniert, ist es natürlich eine schöne Sache. Vielleicht gibt es ja auch mal eine Schablone dann, die man auf den Tisch legen kann und dann hat man endlich die tastenlose, unverschleißbare Tastatur. Das wäre gar nicht so schlecht. Und manchmal frage ich mich, warum nicht schon andere auf diese Idee gekommen sind. Ja, es gab ja schon mal so einen Ansatz, wo mit Laser eine Tastatur auf den Tisch projiziert wurde und die und Sensoren haben eben die Fingerbewegungen erkannt und man konnte auf den Tisch tippen. Dass das mit der Kamera von einem Smartphone geht, dürfte eigentlich ziemlich klar sein. Und deswegen frage ich mich, warum manche technische Entwicklungen einfach hier nicht schon vorher auf den Markt gekommen sind. Vielleicht schon anderen Firmen. Naja, egal. Gut, dann habe ich nur noch die App des Jahres. Und die App des Jahres, nicht der Woche, nicht des Monats, des Jahres 2019 ist Fair Email. Ganz genau. Nicht etwa Call of Duty Mobile. Ja, das ist super genial, das Game, aber gerade in der Lage, in der es immer fragwürdiger ist, wie sieht es aus mit den Google-Diensten, gibt es ein Problem, ein Mail-Client, der so gut ist wie Gmail, ja, aber eben nicht mit Google funktioniert, beziehungsweise ohne Google Services funktioniert. Und da genau kommt Fair Email eben auf den Plan. Fair Email gibt es auf GitHub beispielsweise direkt oder über F-Droid, über den F-Droid App Store, aber auch eben im Play Store. Somit kann man sich das von überall her besorgen. Ich habe da schon ausführlich drüber gesprochen im Uncast Nummer 487. Ja. Kann das sein? Moment mal. Ja, doch, 487, ganz genau. Also nicht ganz so alt, diese Vorstellung. Und ich finde, hier wurde super gute Arbeit geleistet. Nicht nur, dass dieser Client free and open source ist, sondern der hat auch solche grundsätzlich wichtigen Funktionen, wie eben das Zurückstellen von Nachrichten, also Snooze-Funktion beispielsweise. Ja. Aber auch eigene Spam-Filter. Allerdings muss man die natürlich selbst erst lernen, ganz klar. Die Filterregeln kann man festlegen, sodass man eingehende Nachrichten in verschiedene Ordner bringen kann. Beispielsweise habe ich zum Beispiel einen Werbungsordner für Werbung, die erwünscht ist. Und die kann ich dann eben zum Beispiel rausfiltern und kann die in diesen Ordner auch leiten lassen. Ja. Eine sehr interessante Geschichte. Es ist sehr, sehr transparent alles und Fair E-Mail ist auch auf Sicherheit ausgelegt. Ja, die E-Mails sehen manchmal etwas komisch aus. Ja. Man kann sie sich dann im Original angucken, allerdings natürlich auf eigene Gefahr, ja, ganz klar. Aber so bei Fair E-Mail hat man eigentlich einen recht hohen Sicherheitsstandard, sodass man eingehende Mails öffnen kann, ohne dass man dann zum Beispiel vor Tracking-Bilder oder ähnliches Angst haben muss. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache und ein richtiges, gutes, unverzichtbares Tool, wenn es denn soweit ist und man auf die Google-Services verzichten muss. Ja, Fair E-Mail ist der E-Mail-Client des Jahres und damit auch die App des Jahres. So. Und damit war das auch es für die... Genau. Es war es für das Jahr 2019. Mein lieber Scholli, ihr merkt schon, ich bin schon ganz durch den Wind, ja, und gecuttet wird nichts. Ja. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Kommt gut rüber, feiert schön und hoffentlich wird das Jahr 2020 besser für Android. Ja, Skepsis ist natürlich groß, aber man darf nicht zu skeptisch sein. Warum soll denn nicht mal 2020 ein Paukenschlag kommen und es wird wieder alles super gut? Ja, und wir sind bei Android 11 dann nächstes Jahr und das wird ein richtiger Hammer werden. Ich glaube, ich gebe die Hoffnung nicht auf, ja, dass das alles gut wird mit Android und mit neuen Produkten, neuen Entwicklungen, ja, bei Android. Und deswegen, aufgeben ist noch lange nicht, ja, und von Google lassen wir uns Android schon lange nicht kaputt machen. Es war immer so ausgelegt, Android ist ein offenes System und jeder kann das nehmen und verbessern und so machen zu dem, was er denkt, dass es richtig ist. Und vielleicht ist das jetzt bald das Wichtigste überhaupt an dem System, wo man sich dann eben entscheiden kann, ja, ich möchte dieses Android oder ich möchte dieses Android. Aber Android bleibt Android und auch im Jahr 2020 hoffentlich schön und benutzbar. Ja, und damit wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche auch bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen scharf. Ach, Moment, Entschuldigung, die Line-Community vergessen. Ja, es war natürlich nichts in der Line-Community los jetzt über die Tage, ist ganz klar, ist ja Weihnachten gewesen, ne? Aber wenn ihr was habt, Line-Community, die Links findet ihr in den Shownotes dazu oder auf uncast.thenetcast.com. So, jetzt hat aber, wünsche euch eine schöne Woche nochmal. Halt die kleinen grünen Antennen steif, halt die kleinen grünen Antennen steif. Und ich kann schon nicht mehr sprechen. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.